Zu Hause angekommen, warf er seine Jacke in die Ecke und holte sich eine Flasche Bier aus dem Kühlschrank. Er ließ sich mit dem Telefon aufs Sofa fallen und wählte die Nummer seines besten Freundes Felix. »Koch?« »Hallo Felix, hier ist Johannes. Du glaubst nicht, was mir gerade passiert ist. Ich will in meine neue Wohnung gehen, der Schlüssel passt nicht. Ich höre drinnen Geräusche, klingele und stell dir vor, da sind doch 4 Männer in der Wohnung und behaupten...« »Ja, was habe ich dir gesagt?« unterbrach ihn Felix ungehalten. »Wieso, wie... was meinst du?« fragte Johannes. »Na, letzten Samstag, in der Kneipe. Ich kann ja verstehen, dass du einen über den Durst getrunken hast, oder besser gesagt, sturzbetrunken warst. Wahrscheinlich erinnerst du dich auch gar nicht mehr daran, dass ich dich praktisch nach Hause tragen musste. Ist ja auch egal. Aber habe ich's dir nicht gesagt? Habe ich dich nicht gewarnt, Mensch?« »Gewarnt? Wovor?« »Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wovon du redest«, erwiderte Johannes. »Die Sache mit den beiden Typen am Tresen, okay, sie waren ja ganz lustig, wir haben uns super gut verstanden und wahrscheinlich wussten die armen Kerle auch wirklich nicht, wo sie schlafen konnten. Aber auch wenn es nur für eine Nacht sein sollte, wie kannst du wildfremden Leuten deine Schlüssel geben?«